Hallo und herzlich willkommen zum 9. Audiokommentar zu Film 21, der purpurrote Liebesbrief. Heute, nehmen wir einen Audiokommentar auf, den ihr euch anhören könnt. Und das mache ich nicht alleine, mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, ich freue mich auf einen gemeinsamen Filmabend mit euch. Ja, gut, dass du es ansprichst, Filmabend. Jetzt ist der ein oder andere neue Zuhörer vielleicht dabei, der sich denkt, ein Audiokommentar, was ist das, was hat es damit auf sich? Ein Audiokommentar, so ganz allgemein ist, dass wir einen Film mit, jetzt in dem Fall dem purpurroten Liebesbrief, besprechen, kommentieren, also Charaktere, die auftreten, die Handlungen und so weiter, alles, was dazugehört und ihr euch unsere Meinung dazu anhören könnt. Wie das Ganze funktioniert. Wir werden den Audiokommentar, werden wir einen Timer runterzählen. Wenn wir bei Start sind, könnt ihr gleichzeitig, also wenn der Timer läuft, könnt ihr aufstehen, zu eurem Blu-ray-Player gehen und oder bei Anime On Demand und könnt euren Film starten, wenn wir Start sagen. Und dann hört ihr quasi oder sehen wir parallel den Film und ihr hört parallel zu dem Film, den ihr gestartet habt, unseren Audiokommentar. So dass es zeitlich übereinstimmt ist. Ein Hinweis, den ihr dabei beachten solltet, beziehungsweise zwei Hinweise. Es ist sehr hilfreich, wenn ihr den Film zuerst schon mal gesehen habt. Die Kommentare, wenn wir das so ein bisschen besprechen, den Film, kann sehr ablenkend sein. Das heißt, ihr solltet schon mit der Handlung des Filmes vertraut sein und idealerweise, wie gesagt, schon mal vorher gesehen haben, den Film. Das zweite ist die Fassung, mit der Audiokommentar übereinstimmt. Das ist die Blu-ray-Fassung oder die Anime-on-Demand-Fassung. Hintergrund ist, dass bei der DVD, weil die nur mit weniger Halbbildern ist, läuft die ein bisschen schneller, glaube ich, oder langsamer, eins von beiden, und hat eine bisschen andere Laufzeit. Das heißt, im Laufe des Films würde sich dann der Audiokommentar leicht verschieben und passt nicht mehr ganz exakt zum Bild. Also wenn ihr den idealen Audiokommentar-Genuss haben wollt, schaut ihn euch bitte in der Blu-ray-Fassung oder auf Anime On Demand in der höchsten Qualität an. Ja, soweit zu dem Organisatorischen. Und bevor wir zum Countdown kommen, der dann auch den Audiokommentar startet und ihr dann entsprechend den Film, möchte ich nochmal in die Runde fragen, wie oft habt ihr den Film gesehen, den purpurroten Liebesbrief, den wir heute anschauen und vielleicht auch in welcher Synchronfassung? Ich habe den Film bisher 4-mal gesehen. Zweimal, also dreimal UMU, das waren damals die ersten beiden Kinotermine und einmal auf der Animagic damals. Und das vierte Mal war dann, als er mit deutscher Synchro ins Kino kam und da war ich dann einmal ins Kino. Und das ist auch das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, ja. Ja, ich habe ihn ehrlich gesagt nicht so oft gesehen und muss dazu sagen, ich habe die DVD zwar gekauft gehabt, aber dann erstmal nur ins Regal gestellt, so, ja, kann ich immer noch mal gucken und ja, dann ist mir aufgefallen irgendwie, ich hab's doch gar nicht ausgepackt, von daher habe ich den Film ehrlich gesagt auf Deutsch, habe ich den auf Deutsch damals, ich habe ihn im Kino gesehen, ja, bin aber gerade unsicher, ob ich ihn in Japanisch oder in deutscher Synchro gesehen habe, also auf jeden Fall habe ich ihn erst nur einmal gesehen. Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ihn zweimal gesehen, allerdings beide Male in japanischer Synchronfassung. Das heißt, die deutsche Synchronfassung auf jeden Fall noch nicht. Bin sehr gespannt, wie das Ganze umgesetzt worden ist. Und das letzte Mal, als ich den Film geschaut habe in der japanischen Synchronfassung, das muss in Deutschland im Kino gewesen sein, als er dort ausgestrahlt worden ist. Und das ist, wie wir jetzt alle wissen, auch schon, ich glaube, 3 Jahre sogar schon her, das müsste 2017 gewesen sein, also ja, schon eine ganze Weile her und ich freue mich dann entsprechend, den Film jetzt nach so langer Zeit in Anführungszeichen wiederzusehen. So, ihr könnt euch jetzt bereit machen und solltet im Idealfall jetzt schon mal die Blu-ray oder eingelegt haben, beziehungsweise Anime On Demand geöffnet haben, denn wir zählen jetzt runter, beziehungsweise ich zähle jetzt runter den Countdown und wenn ich bei Start bin, drückt ihr auch bei eurem Player oder auf Anime On Demand auf Play. Und dann schauen wir zusammen den Film an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! Starten hier auch gleich schon mit einem sehr interessanten Aspekt der Synchronfassung, denn Karuta wird ja gespielt, indem eben so Gedichte vorgelesen, gesungen werden. Und diese Gedichte oder dieser Gesang musste ja auch komplett synchronisiert werden. Und das passiert im Film ja nicht gerade selten. Und glücklicherweise haben sie sich dazu entschieden, das als Gesang umzusetzen, im Deutschen auch und nicht einfach nur es zu untertiteln. Ja, ich bin sehr erstaunt. Also, diesen Fakt wusste ich tatsächlich noch nicht. Bin gespannt, wie das weitergeht mit der Synchronfassung. Na, geht ja gleich gut los. Ach, rotes Blut, wie ich es vermisse aus dem regulären Anime, wo das Blut ja inzwischen komplett schwarz ist. Aber in den Filmen ist es noch rot. Geht gleich auch brutal zur Sache. Sehr schön. Momiji hören wir jetzt auch zum ersten Mal in der deutschen Synchro. Ja, im Anime sind wir noch nicht so weit in Deutschland. Momiji war sehr, sehr schnell da. Und jetzt ist sie auch sehr schnell wieder weg. Und gehört haben wir wohl Ezra, wie heißt sie, Vural? Ja, hat ja auch Sera gesprochen im Film 20. 18. Ja, genau. Ja, hat damals ja ein bisschen Kritik hervorgehört, dass man diese Doppelbesetzung so relativ schnell vorgenommen hat. Ah. Und wenn ich gerade richtig gehört habe, hat Ayumi auch eine, also die jetzt TV-Serienstimme, oder? Du meinst Kasua? Nee, Ayumi meinte ich, weil Ayumi. Ayumi hat ja bei den neuen Folgen auch eine neue Sprecherin gekriegt. Und da hatte ich mich dann gefragt, ob sie in den Filmen halt die alte Ayumi oder eben die aus den neu synchronisierten Folgen genommen haben. Ich meine, das müsste immer noch Julia Meinen sein hier. Also die alte Stimme. Na, das hören wir gleich nochmal. Ja, immerhin haben wir schon Oliver Bender ist das, glaube ich, noch auf Heiji gehört. Genau. Ja. Es begab sich ja damals, dass Kase Film 20 und Film 21 gleichzeitig synchronisiert hat und der eigentliche Sprecher, also der aktuelle Sprecher von Heiji, Oliver Feld, eben, der ihn ja auch in Staffel 5 synchronisiert hat, der war da mit Dragon Ball Super beschäftigt und konnte nicht. Aber sie waren dann nicht willig nachzusynchronisieren, sondern haben ihn umbesetzt. Ja, bin mal gespannt auf die Sprecherleistung über die ganze Konstanz des Filmes. Ich kann mich noch damals an den deutschen Trailer erinnern, wo er relativ viel Kritik einstecken musste, aber ich gehe da dieses Mal relativ offen dran. Und wir sehen hier auch, das Intro ist ja seit Film 20 ungefähr, wurde ja so ein bisschen umgestaltet, dass es immer ein bisschen dynamischer ist und nicht mehr so wie es immer war. In den vorherigen Filmen war es immer sehr starr und jetzt haben sie hier, spielen sie ja viel mehr mit den visuellen Elementen rum, was ich sehr erfrischend finde. Ja, gibt den ganzen einen moderneren Touch. Ach, und diese Manga-Einblendung, wenn das dann so in Manga übergeht, das finde ich auch mal toll. Und hier benutzen wir auch Elemente der japanischen Kalligrafie, was natürlich auf dieses Karuta-Thema sehr gut passt. Und die Schriftzüge sehen ja auch teilweise aus wie Karatekarten-Hintergründe. Wie wir jetzt auch gerade hören, mit den Streichern eine sehr schöne Variation des Detective Conan Main Themes hier für 521. Ja, stimmt, ist mir sonst noch gar nicht aufgefallen. Stimmt, Ayumi ist Julia meinen. Ich muss sagen, ich mag Film 21 sehr gerne allgemein. Und eins dieser Elemente, was ich auch tatsächlich überraschend gut fand, ist eben Mikiko hier. Kazuas und Heijis Schulkollegin. Und finde, dass das auch ruhig ein Charakter sein könnte, den Aoyama in den Manga übernehmen könnte, weil wir haben für die ganzen Osaka-Leute ja fast keine Support-Charaktere. Wir kennen ja aus Heijis Schule auch niemanden außer Ran und Kazuha so wirklich. Und dass man da Kazuha so eine Freundin gibt, die könnte man auch ruhig im Manga haben. Muss ja auch nicht oft auftreten. So jemand wie Heso taucht ja auch irgendwie nur in 11 Kapiteln oder so auf. Und dann mal Mikiko irgendwie da auch rumstehen zu haben, würde jetzt unbedingt nicht auch schaden. Ja, und könnte natürlich, wie du schon sagst, vielleicht für frischen Wind oder so mal reinbringen. Ja, so als Pendant quasi zu Sonoko. Ran hat ja Sonoko und Kazuha hat ja, niemand. Dran. Ja. Wobei wir haben jetzt schon Momiji im Kansai-Raum als reiche blonde Frau, ne? Man muss wirklich sagen, es ist ein Segen für die Drehbuchschreiber, dass Kogoro so dumm ist und sie ihm einfach andichten können, dass er nichts darüber weiß, warum er überhaupt hier ist, dass die Charaktere diese ganze Exposition über die Fallcharaktere droppen können. Das habe ich mir auch eben gedacht, dass man jetzt schon zwei, drei Momente hatte, wo man denkt, ah, ach Gott, Kogoro. Und falls sich der eine oder andere gefragt hat, diese Karuta-Karten, die gibt es auch tatsächlich. Also das ist kein nur für den Anime erfundenes Karten, ja, Spiel, um irgendwie Merchandise zu verkaufen oder so. Es kam ja auch schon mal im Manga vor. Wenn ich mir recht entsinne, Japaner spielen es auch ganz gerne mal zu Neujahr. So eine Tradition, dass man da Karuta spielt. Und es gibt auch wirklich sportliche Karuta-Wettbewerbe. Dazu gibt es ja auch ein Anime und Manga, Chihayafuru, der sich komplett um Karuta dreht. Und davon war dieser Film wohl auch sehr inspiriert. Und auch die Charaktere Momiji und so. Es gab damals tatsächlich auch eine Crossover-Zeichnung zwischen der Mangaka von Chihayafuro und Aoyama, die haben zur Promotion eine gemeinsame Zeichnung für Femi angefertigt. Also man kann viel über Momiji sagen, aber sie geht ran. Definitiv, ja. Und Ichis suffisante Bemerkung, ordentlich Holz vor der Hütte, das sieht sich ja dann später auch im Manga durch. Das heißt, als Erkennungsmerkmal dient. Ja, wobei sie in diesem Kimono nun nicht mal so aussieht, dass sie so eine große Oberweite hat. Falls ihr euch übrigens gefragt habt, was Konda eingegeben hat, er hat Satsuki auf seinem Handy gegoogelt. Also er sucht nach dem Karuta Club und nicht nach Momiji direkt, auch wenn er Momiji sagt. Okamomiji mit 3 O im Japanischen. @yaku.jp. Dieses Gebäude ist übrigens dem, also das Gebäude von Nichiyori TV ist dem realen Yomiuri TV in Osaka nachempfunden, wo ja auch Conan ausgestrahlt wird. Und das Gebäude sieht auch in echt genauso aus. Das war ja jetzt vor kurzem im Januar 2020 jetzt mit dem Gomera-Fall, ging es ja auch um Yomiuri TV und so, den realen TV-Sender und auch hier. Ist das Gebäude wirklich 1:1 nachempfunden? Ja, das machen sie ja sehr häufig auch manchmal bei Conan. Das war vermutlich die einfachste Location-Recherche. Ja, wir strahlen hier unsere Sendung bei euch aus. Können wir uns mal angucken, damit wir es zerbomben können? Ja, und ist natürlich auch ein kleines Promo-Ding, weil ich denke mal, diese Anspielung wird man auch in Japan verstehen. Ja, sie zeigen ja dann jetzt immer am Ende, also hier denke ich mal auch dann, wie die realen Schauplätze dann auch aussehen im Abspann. Da werden wir es dann bestimmt auch noch mal in real sehen, das Gebäude. Vielleicht ist es nur ein Irrtum, vielleicht sollten wir auch in Panik ausbrechen. Netz ist überlastet? Ist das Deutschland? Der Dialog ist eingedeutscht worden. Oh, ich habe auch gerade eben bemerkt, auf den Stufen des Senders war eine Kamen Yaiba-Statue. Vielleicht sieht man sie gleich nochmal. Ja, vorhin war auch Kamen Yaiba drin zu sehen, auf so einer Pappfigur mit so einem Monster. Die haben da den Film schon geplant. Na, da ist Kamen Yaiba wieder. Gut, dass Con das kann. Und er hat immer sein Skateboard dabei. Immer im Film dabei. Ja, so. Wenn ich einen Fernsehsender besuchen würde, ich würde das Skateboard nicht immer mitschleppen. Ja, er hat es ja auch im Auto gelassen. Da ist der Täter. Ich habe ein Detail an der Hand des Täters bemerkt. Wird bestimmt später noch wichtig. Und es gibt ausnahmsweise mal eine Bombe in einem Conan-Film. Nein. Und tatsächlich auch. Das ist so eine... Archie war erleidet, ich habe eine richtig eklige Verletzung, wenn ihm so ein Glassplitter von einer Bombenexplosion irgendwie an der Schläfe trifft. Interessantes Detail. Der Täter zündet die Bombe neben dem Kartenpodest erst, nachdem er sieht, dass Mikiho das Gebäude verlassen hat. Und er hat ein Fernglas dabei und guckt mit einem Fernglas auf ein brennendes Haus und naja. Würde ich als verdächtig einstufen, wenn ich ein Zeuge wäre. Naja, daneben stand ja auch ein Typ im Camcorder. Das fände ich fast noch verdächtiger. Stimmt. Hatte der Kameramann aber auch kein ruhiges Händchen bei der Kamerafahrt. So sehr ich Film 21 auch liebe, diese ganze Actionsequenz, die jetzt hier gerade passiert, ist nicht nur übertrieben natürlich, klar, wissen wir ja alle, aber auch von der Story her komplett überflüssig. Es hätte sich ja nichts verändert, wenn Kazuo und Heiji einfach zusammen mit Mikiko das Gebäude verlassen hätten, dann hätte sich ja nichts mehr verändert, storytechnisch. Weil die relevanten Sachen, die passieren, dass Mikikos Arm sich verletzt und dass sie die Karten da rettet, das passiert ja alles unabhängig hiervon. Heiji ist auch bärenstark. Einem Arm und noch eine Frau auf den Schultern. Das soll man auch erstmal können. Kasua ist halt leicht. Naja, wie Lars schon sagte, mit dem Realismus, das ist sowieso seine eigene Geschichte, aber ich finde auch diese Action-Szene so am Anfang. Ja, das macht storytechnisch keinen Sinn. Ja, also ich habe ja mit diesen Action-Szenen auch kein Problem und ein bisschen was muss ja auch sein, aber ich meine, die hat ja einfach keinen großen Sinn mehr. Also ich meine, die Explosion hätte man trotzdem haben können. Ich habe ja nichts dagegen, dass das Gebäude in die Luft fliegt. Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, war dieser ganze Dialog gerade komplett in Gedanken im Japanischen. Aber im Deutschen ist es jetzt so, dass das ausspricht. Was vielleicht nicht so. Also jetzt spricht er auf jeden Fall, sieht man ja. Aber davor war, glaube ich, auch Gedankendialog dabei, was ja Sinn machen würde, weil er eigentlich ja vielleicht nicht reden sollte, wenn sich seine Lunge mit Rauch füllt. Ja. Und jetzt kommt die Szene, über die sich sehr, sehr viele Leute lustig machen. Aber ich muss sagen, gerade im Vergleich zu dem Vorgängerfilm, Film 20, Hashtag Riesenrad, finde ich das Konzept, dass Conan sich in der Satellitenschüssel im Kreis dreht, um an Geschwindigkeit aufzunehmen, im Vergleich zu vielen anderen Filmen noch mit am wenigsten lächerlich, ehrlich gesagt. Also, ja, er beschleunigt halt. Besser als mit dem elastischen Hosenträger ein Riesenrad aufzuhalten. Ja. Fangen wir davon am besten gar nicht erst an. Nee, aber ich muss es hier einmal sagen. Ich finde, dafür, dass sich so viele Leute über diese Sequenz lustig machen, finde ich sie noch mit am wenigsten lächerlich im Vergleich zu Conan-Filmen, anderen Conan-Filmen. Aber hast gemerkt, Olli, ist es Ihnen auch aufgefallen mit dem Skateboard? Ja. Weil das der einzige Grund ist, warum man das Studio nicht mehr benutzen kann. Die Untersuchung des Tatorts. So, hier sieht man Mumiches Ohrweite jetzt etwas deutlicher. Also ich mag die Stimme für Ezra Rural doch sehr gerne, finde ich. Eine gute, sehr gute Synchronsprecherin. Ja, sie ist eine sehr gute Sprecherin auf jeden Fall, aber ich weiß trotzdem nicht, ob diese Doppelbesetzung notwendig war. Ja, die Frage ist halt, jetzt wird sie beide Sprecherinnen weitersprechen und was passiert, falls die in irgendeinem Film mal aufeinandertreffen? Oder mit dem Anime, wo sie ja schon aufeinander getroffen sind, aber bevor der deutsche Anime dahin kommt, wird es wahrscheinlich noch eher Jahrzehnte dauern. Ja, eher werden wir das noch im Film sehen, tatsächlich. Das Aufeinandertreffen, als das bis nach Deutschland kommt. Bisschen unglückliche Übersetzung mit Verein, weil das geht Mickey Gura eigentlich um den Schulclub. In Japan ist es ja mit diesen ganzen Schulclubs ein bisschen anders als in Deutschland. Aber sie hat Verein klingt jetzt nach so ein bisschen mehr. Also der Satsuki-Kai ist ein Verein, aber ihr Schulclub ist ja nicht wirklich ein Verein. Ist mehr so eine AG. Ja. Ja, oder Club einfach. Ich glaube, das hätte man dann auch verstanden. Aber das war jetzt ein Satz, mit dem man in Deutschland nichts anfangen kann. Aber den kann man ja auch nicht wirklich umschreiben. vielleicht nicht das Mädchen mit dem gebrochenen Arm so in den Schultern anpacken. Aber das wäre nur mein Vorschlag gewesen. Heiji Hattori, den ich schon sehr lange kenne, aber ich sage seinen vollen Namen. Im Original sagt sie da übrigens einfach Hattori-kun, so wie immer. Ich verstehe das Mädel nicht über die eigene Tochter. Naja. Das Mädel. Ja. Dann sehen wir doch bestimmt auch bald den Streifenhörnchen-Polizisten oder Kommissar. Aha. In dieser Szene finde ich die Musik besonders, auch wieder mal besonders schön, sehr atmosphärisch. Ja, das denke ich auch manchmal. Eigentlich ja nicht. Eigentlich wäre das früher so ein Job, den Conan irgendwie Agatha gegeben hätte. Aber Haibara ist ja einer der Charaktere, der in diesem Film eine sehr, sehr reduzierte Präsenz hat. Allgemein hat der Film 21 sehr viele Charaktere sehr reduziert. Sonoko kommt fast nicht vor. Miyuri gar nicht. Zum ersten Mal seit immer. Seit immer, Das ist ja. der erste Film, seit er vorgekommen ist. Die Handlung ist komplett nach Kyoto verlegt, beziehungsweise nach Kansai. Die Detective Boys und vor allem auch Haibara kommen ja auch fast gar nicht vor. Also Detective Boys noch eher, aber zum Beispiel Haibara und der Professor sind ja jetzt fast schon durch. Was ich gut finde. Also ich finde es gut, dass man sich eher auf die konzentriert, die Relevanz und nicht versuchen unbedingt noch die Tokio-Polizei hier zum Beispiel noch reinzuschieben. Muss ja nicht sein. Ja, es wirkt dann auch irgendwie zugekünstelt, würde man das so machen, denke ich. Ich finde es auch gut so, dass man, naja, eigentlich als Ei-Fan finde ich es besser, wenn Ei auftreten würde, aber wenn man das so gelöst hat, dann finde ich das in Ordnung. Würde ich auch so sehen. Weil sonst ist das eher so, wenn die dann auch noch kommen, da denkt man so, oh, die kommen auch noch so und dann. Ich frage mich allerdings, ob Agathas Rätsel dann noch kommt. Das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Ich glaube, es kommt noch. Es kommt. Also ich glaube auch, Es es kommt. kommt noch, aber ich weiß gerade nicht mehr wann, also. Sehr bald. Alles klar, Film zu Ende. Finde ich aber auch schön. Also ich meine, man gibt Sonoko nur einen kleinen Moment, aber ich meine, auch einen ganz netten Moment, wie sie das organisiert irgendwie noch. Selbst für ihre Freunde Mitternachtssnacks irgendwie. Und noch eine Kleinigkeit mit Makoto. Ja, und das, obwohl sie krank ist, das zeigt auch, dass sie sich um die Freunde sorgt. Oder eine gute Freundin ist. Ja, wieso? Hat er noch nie ein Videotelefon gemacht? Oh nein! Ich hab gar nichts gesagt. Ah ja, Drachensteigen, die traditionellste aller japanischen Aktivitäten. Und wer hätte es gedacht? Das Rätsel hat mit Karo-Tar-Karten zu tun. Wie er wirklich nur wegen diesem blöden Rätsel angerufen hat. Na gut, das ist aber auch so eine Sache, die muss ja eigentlich sein, die gehört ja dazu. Ja, natürlich, aber Ja. von der Sache her so, ja, ich rufe da einfach nur mal an, um das Rätsel zu stellen. Und da konnte einer noch sagen, Kinder, geht früh ins Bett. Stimmt, da ein Momiji im Hintergrund. Ja. Sie erinnert sich also sehr gut daran. Auch so eine Toll, dass man hier irgendwie. Heiji hat mal ein Turnier gewonnen. Gut, das brauchen wir noch für was anderes, aber es gibt hier noch eine andere Sache mit der Familie Hattori, was auch gleich relevant wird und Karuta, was ich dann auch schon ein bisschen so finde, dass man da unbedingt noch jemanden reinbringen musste. Dieser Connen. Richtiger Schlingel. Figuro das einfach so sagt, ja, er wollte noch was mit Atiba besprechen, ne? Ja, wie das halt so Leute machen. Geschäftsleute. Ja. Ping. Die unauffälligste Stelle. Gott sei Dank zieht ihr diesen Anzug auch nicht aus. Und hier ist sie, Shizuka Hattori, die nicht nur Kendo-Champion war, sondern früher auch mal Karuta-Champion. Wie hell war das denn gerade? Ja. Ein Charakter, den man hier auch hätte einfügen können, wäre Kasuas Mutter gewesen, die ja bisher noch nie aufgetaucht ist. Sie wurde nur mal erwähnt. Aber vielleicht für diesen Film hätte man ja auch ruhig, dass irgendwie Kasuas Mutter früher Karuta gespielt hat. Fände ich besser, als irgendwie Heijis Mutter jetzt auch noch Karuta anzudichten, neben Kendo. Ja, es ist eine schwierige Sache. Ich weiß nicht, ob man dann noch einen Charakter, noch ein neues Charakterdesign und ja. Ich finde es nicht schlimm tatsächlich, dass man ihr das noch angedichtet hat, auch wenn es natürlich ein bisschen, ja, viel wirkt. musste der Blutspritzer, die er da noch nicht sehen konnte, aber okay. Was sagt man denn, wenn man mit einem Schwert ermordet wird, dann wird man doch auch erschlagen, oder? Nein, abgestochen. Man kann aber auch sagen, erschlagen, das ist nicht ganz falsch. No. Ja, niedergeschlagen, ja, niedergestreckt, naja. Aufgeschlitzt. Das würde ich eher bei einem Messer sagen, nicht bei einem Schwert. Aber gut. Ja doch, aufschlitzen mit dem Schwert, klar, so. Spannend finde ich ja, dass das Schwert gerostet ist und deswegen nicht gezogen werden konnte. Also reinigt man, oder pflegt man das ja jeden Monat mindestens einmal. Die Seele des Samurai. Mhm. Mann, die Kinder meckern in einer Tour mit ran. Soll man lieber froh sein, dass sie sie überhaupt begleitet. Ja, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass man jemanden, die Kinder mitnimmt nach, in die Kanzlerregion. In der ersten Trailer-Version dieser Szene hatte Momichi übrigens noch ihre Schuluniform an. Aber im Film wurde das geändert, dass sie normale Kleidung anhat. Würde auch keinen Sinn machen, dass sie hier wirklich Schulklamotten hat. Obwohl Mikiko hat ihre Schuluniform an, also von daher. Ja, vielleicht konnte sie die wegen dem Arm nicht ausziehen oder sich umziehen. Nein, keine Ahnung. Oh. Ein Big Osaka Becher. Jetzt hat sie den gedreht. Du hast es auch gehört, dass der Professor das Programm entwickelt. Ja. Wo du sagtest vorhin mit der Analysefähigkeit, dass es ja eher was für ein Professor wäre. Man hat übrigens gerade etwas sehen können, was ging schnell weg. Connors E-Mail ist thesignof4@potmail.com. Das ist ja das Zeichen der 4. Sherlock Holmes Geschichte. Und ich glaube, in Halberas E-Mail stand drin irgendwie nicht die Souvenirs vergessen, Ausrufezeichen. Ezra Wall hat sowas leicht Arrogantes, ein Zickiges in der Stimme, das gefällt mir ziemlich gut. Passt irgendwie. Ach, diese CGI-Autos. Fifty-fifty. Ah, oder hier ist in Wirklichkeit Akai. So. Momiji bedeutet übrigens auf Japanisch Herbstlaub. Deswegen macht das Sinn. Deswegen ist diese ganze Symbole des Films, dieses Herbstlaub. Ah, sagt er sogar. Ich dachte, er würde es jetzt nicht nochmal sagen. Und auch gut, dass eine Stuhllehne verschwunden ist, aber. Präsident Hattori. Vom Polizeipräsident wahrscheinlich. Viel lustiger ist, dass der Connell mit am Tisch sitzt und dann sich so mit dem Präsidenten, Polizeipräsidenten und dem Kommissar unterhält und so. Also ungewöhnlich, dass ein Kind da sitzen würde. Dummes Frauenzimmer. Wow. Wow, also. Habe als überlegt von die Synchronstimme von Hezo Hattori. Ah, der hat auch Freezer gesprochen, deswegen. Ja. Ich finde die Stimme, die Genshiro Toyama in diesem Film hat, passt viel mehr auf Hezo als die Stimme, die Hezo hat. Weil ich finde, die Stimme, die Hezo aktuell hat, irgendwie ein bisschen zu. So, für mich ist Hezo so eine sehr imposante Gestalt eigentlich, so eine sehr autoritäre Gestalt. Und ich finde die Stimme, die er hier hat, irgendwie so ein bisschen zu hoch, zu Verschlagen, finde ich. unbedeutend. Ja. Also passend, nicht unbedingt passend zu einem Polizeipräsidenten, da würde ich recht geben. Schön, dass Momiji auch das entscheidet, dass es in Ordnung ist, dass die Polizei ihr Haus bewacht. Eigentlich hat sie ja noch Eltern, aber egal. Das habe ich mir vorhin schon gedacht bei der Szene, wo man das Haus gesehen hat und sie die Überwachungskameras gesteuert hat, aber gut. Mama, Papa, kann ich einen PC mit Sicherheitskamera Zugriff in mein Zimmer haben? Och ja, klar, Momiji. Genau deswegen habe ich dran gedacht, ja. Sie hat auch hier die Blätter auf ihren Nägeln. Nee, ich meinte das andere von deinen Mentoren. Das Versprechen klingt auf Deutsch nicht gut. Naja, was ich alles in der Kindheit versprochen habe. Musst du einhalten. Na, erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Besser ist es. Fahr doch einfach nach Kyoto, vielleicht ist er immer noch in dem Wald da. Wie in Film 7. Jetzt hatten wir auch gerade diese Manga-Einblendung. Ich glaube, das haben wir das erste Mal in dem Film, oder? Zumindest außerhalb des Intros. Ja. Gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Wobei, ja, doch, doch, eigentlich schon. guckst ja, als ob es stinkt. Warum klang das gerade wie von Kasus auf eine Frage? Dafür, dass Rand das eigentlich nicht vor Kasa ausplaudern wollte, mit dem Versprechen, war ihr Nachfragen gerade nicht sonderlich subtil. Ja, habe ich mir auch gerade so gedacht. So. Und wenn Henji sich erinnert hätte, wäre das ja doppelblöd gewesen. Ach ja, ich habe ihr versprochen, sie... Naja, das hat er ja eigentlich nicht, aber aus Rands Sicht wäre das, glaube ich, nicht so klug gewesen. Ja, ja, hätte er sich erinnert, ja, hätte das... passieren ja, können. Genau, hätte er sich erinnert, hätte er sich auch laut ausgesprochen. Ich glaube, die Täterin ist Momiji Oka. Ich glaube, ich habe das jetzt durchschaut. Kinder hat irgendwas verschüttet. Ja. Wie immer halt. Wurde im Hintergrund gerade über Naras Kirchen gesprochen? Naja, vielleicht auch verhört. Die einzige Hauptstadt Naras. Ah, okay. Auch eine sehr spezifische Formulierung, die Conan da gewählt hat. Und jemand anders schlägt zu wie ein Adler. Warum kann man das Katastrophenschutzsystem überhaupt ausschalten? Für Wartungsarbeiten? Nein, ich weiß es nicht. Aber ich fand es auch cool, mit der Hand einfach so das Display zerschlagen. Gut, dass Sekine, nachdem sein Auto explodiert ist, mit so einem Pflaster im Gesicht rauskommt. Ich hab's eh schon, als er überlebt hat, das fand ich auch schon krass, als sie das gesagt haben. Das ganze Auto ist in die Luft geflogen. Boah. Stellt euch vor, da sind Leute dabei, die üben das, ich weiß nicht, jeden Tag. Kasua schafft das nach ein paar Tagen, ins Finale zu kommen. Würde ich mich auf jeden Fall ärgern, wenn ich so schlecht wäre oder ja, meine Bemühungen keinen Erfolg versprechen. Ja, es gibt ja so Talente und eben die, die immer üben müssen und lernen und ja. Ist das vielleicht eine Bombe? Mach keine Witze, ey. Das war schon gut. Finde diese Szene sehr schön mit den beiden Mädels. Ja, mit den Lichtern und dem fallenden Herbstlaub und so. Gut, dass Con dieses eine Loch aufgefallen ist. In einem ganz zerstörten Schuppen, ja. Moment. Ist der Olli nicht auch schon aufgefallen? Der große Ring? Ist schon ein bisschen näher. Ich wusste nicht, dass das spannend ist, zuzuschauen, dass man ausrasten muss und steht und jubelt. Naja, so viel weniger spannend als Schach ist sie jetzt auch nicht. Gibt's auch Standing Oder Ovations? Shogi. Och, nur ein kleines Erdbeben. Brauchen uns keine Sorgen zu machen. Dinge, die man nur in Japan so sagen kann. Guter Burn. Dass dieser Kampf ein Schicksalskampf wird? Ich glaube, im Original hat er da gesagt, dass es da Wer hätte gedacht, dass dieses Spiel so bis zur letzten Karte geht? Also, das Ran so lange durch, Ran, Kasua so lange durchhält. Ein Schicksalskampf. Bis zum bitteren Ende hätte man sagen können. Und auch diese Szene fanden viele Leute sehr lustig, aber ich muss sagen, mit dem aufblasbaren Fußball einen Wasserfall umzulenken, um ein Feuer zu löschen, finde ich wesentlich weniger lächerlich, als ein Riesenrad damit zu stoppen. Ja. Ich will nicht immer auf Film 20 rumhacken, eigentlich doch schon, weil der Film furchtbar ist, aber der war ja nun mal der direkte Vorgänger. Und ja, da hat man mit dem Riesenradrad lange genug damit aufgehalten und dass man hier damit einen Wasserfall umlenkt. Naja, ne? Das ist auch einfacher oder sagen wir mal in der Vorstellung umsetzbar. Besser als ein Luftschiff damit zu kippen. Zum Beispiel. Oh, ganz unabhängig davon, sehr schönes Victim Blaming. Wow. Vielleicht hätte Satsuki auch einfach besser Karuta spielen können. Ich finde, der Fall hat eine sehr schöne Tragik. Mal wieder einer der Filmfälle, der nicht irgendwie. Also Film 20 hatte ja keinen Fall und Film 19 war damals so. Ich liebe Van Gogh-Bilder so sehr. Sie dürfen nicht ausgestellt werden hier. Bla bla bla. Da finde ich den Fall hier schon deutlich schöner. Ich muss auch sagen, die Szenerie hat auch zu dieser Tragik so ein bisschen gepasst. Mit den Blättern und dem Herbstlaub, was Olli am Ja. Anfang schon gesagt hatte. Und wie Satsuki dann auch da so im Winter da saß und Blut gehustet hat und so, das war auch ein nettes Bild. Für alle, die dachten, es gibt keine Action mehr. Es kommt auch noch Action. Warum weg? Hier schwebt drüber. Ja. Also ich meine, gut, wenn er einstürzt, aber die sind ja nicht auf der gleichen Höhe, die sind ja deutlich drüber. Da war übrigens gerade das Skelett von Nagoro, falls man. Das habe ich beim ersten. Im Kino auch nicht ganz gut gesehen, aber konnte Ah, man nee, das gerade nur kurz ich sehen. hab's jetzt eben gesehen, aber ich konnte es gerade noch nicht zuordnen. Erstmal ist mir das völlig entgangen. Sie hatten es ja vorhin gesagt gehabt, dass das irgendwo da ist, Ja, aber ich habe es beim ersten Film das haben sehen sie auch nicht vermutet. gesehen. Ja. Dieses Motorrad? Oh Mann, die Delivery. Aber ja, hier haben wir die Hommage-Szene an Film 5. Ja, habe ich auch Hast du die gerade auch? dran gedacht. Habe ich aber Ja. auch schon dran gedacht, als Conan das am Anfang gemacht hatte. An Ja, aber hier diese. mit der Bombenexplosion und so. Und ja, es war wohl eine bewusste Hommage, also sie haben es extra gemacht. Also sie sind nicht einfallslos gewesen. Ja. Ja, das haben Leute auch kritisiert, aber ich finde das in Ordnung, weil Film 5 ist ja schon wirklich eine Zeit lang her. Zum Beispiel in Film 18 ist es ja so, dass Conan halt mit dem Ball in die Luft schießt und dann Licht macht, damit Akai was snipen kann. Und das ist ja im Prinzip in Film 20 genauso. Und das finde ich dann irgendwie uncool, weil das einfach nur Ideen wiederverwertet. Aber wenn jetzt hier bei Film 21 nach Film 5 so eine Hommage eingebaut wird, finde ich das okay. Das Abspannlied finde ich auch gut in dem Film. Wurde dann ja auch nochmal für den Anime zweitverwertet. Das ist Maikuraki, oder? Ja. Ach ja, wo ich das hier gerade sehe, die haben tatsächlich dieses Finalduell mit zwei, also scheinbar Leute als Cosplayer eingestellt quasi, die Momiji und Kazuya ja für die Realsequenz am Ende darstellen. Was ich irgendwie eine ganz nette Idee finde. Also ich wollte nur kurz sagen, also kleines Fazit, ich finde Film 21 ist so zusammen mit Film 18 und Film 15 meiner Meinung nach einer der besten Conan-Filme der letzten 10 Jahre. Also in dieser neueren Ära der Conan-Filme fand ich Film 21 schon mit am stärksten, ehrlich gesagt. Hat auf jeden Fall mal einen Fall, der auch ein Fall ist. Und wenn wir uns auch zurückbesinnen, er ist ja logischerweise nach Film 20 gekommen. Und das war schon eine starke Verbesserung. Aber jetzt wirklich der beste in den letzten 10 Jahren, das finde ich immer schwierig zu sagen, weil wir ja so eine große Auswahl an Filmen haben und da ist natürlich für jeden subjektiv was anderes dabei, ne? Also neben Film 18 und Film 15 Top 3 so für mich. Also ich will dir nicht sagen, er ist unbedingt der Beste. Also ich glaube, Film 18 finde ich noch ein kleines bisschen besser, aber bei mir ist er schon ziemlich weit oben dabei. Ja, also ist auf jeden Fall einer der besseren Filme, da würde ich auf jeden Fall recht geben. Und ob der jetzt in der Top 3 ist, ist ja immer subjektiv, wie ich schon sagte. Also da kann ja jeder selber entscheiden. Und ich fand, muss sagen, mir haben viele Motive auch darin sehr gut gefallen. Jetzt auch, was wir jetzt im Abspann sehen, noch das Herbstlaub und so. Und dass er in Kyoto oder beziehungsweise in der Kansai-Region gespielt hat, Kyoto, Osaka, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. War auch mal eine schöne Abwechslung. Zu auch generell der Serie, wo immer das Setting sehr natürlich sehr Tokio-lastig ist. Ja, würde ich auch sagen. Also ich finde Film 21 auch so, ja, von der Story her mit, auch so zwischen der Zwischenstory und auch, dass Kazuha hier ein bisschen mehr im Fokus ist und so. Und auch das mit den Karuta-Karten, mit dem Spiel, gut, da kann ich jetzt halt nicht so das nachvollziehen, aber ich fand es trotzdem auch spannend, da mit zuzusehen und so ein bisschen mitzufiebern, ob man denn dann die richtigen Karten da auch bekommt. Von daher, ja, würde ich mir den Film auf jeden Fall, ja, auch nochmal, dann auf jeden Fall in Zukunft nochmal angucken und ohne Probleme sagen, ja, den kann man öfter gucken. Und ich finde auch Momiji Oka hat hier ja ein schönes Denkmal gesetzt bekommen, möchte man meinen, mit dem Film. Ja, damit wären wir am Ende angekommen. Das fand ich jetzt gerade eben komisch mit dem Teaser auf Film 22. Weil das war doch nicht die Stimme von Konrad Bösherz, der da Zero gesagt hat, oder? Habe ich auch also gedacht, ja. Nee, das war nicht Konrad Bösherz. Ja, also im Original, für alle, die es vielleicht nicht wissen, wird dieser Teaser natürlich vom japanischen Sprecher von Bourbon gesagt, das Zero. Macht ja Sinn. Und deswegen war ich jetzt gerade so ein kleines bisschen erstaunt. Konnten Sie das vielleicht damals gar nicht zuordnen? Oder Sie hatten einfach, oder Konrad Bösherz hat keine Zeit, oder? Ja, wobei es auch ist, dass manchmal in Trailern auch eine andere Sprecher besetzt wird, als dann später im Film. Ja. Also ich meine auf jeden Fall auch nicht, Bösherz rausgehört zu haben. Nee, der war das auch nicht. Also der klingt ganz... Der klingt wie Yugi Muto. Genau. Ja, und insgesamt jetzt nochmal humorvoll, auf humorvolle Art und Weise das Ending aufgelöst. Momiji. Ja, auch wenn es auf Deutsch nicht ganz so funktioniert, aber das ist auch fies, dass die da im Japanischen die japanischen Schriftzeichen zum Hintergrund eingeblendet haben, dass man nochmal ins Gesicht gedrückt bekommt, okay, hier passiert gerade eigentlich was anderes, ein anderes Wortspiel irgendwie. Ja. Und im Deutschen ist das fast ein bisschen simpel. Ich weiß gar nicht, wie kompliziert das im Japanischen war, aber so, eine Frau, meine Frau. Ja, hat man es natürlich leichter gemacht. Das ist halt, weil der Film nicht für den internationalen Markt gestaltet wurde. Und diese Bewandtnis mit dem, sie hat ja Kasua mal Blättermädchen genannt. Und im Japanischen ist es ja Hapachan. Und ich glaube, das sagt sie im Original auch noch öfter, aber dieser Moment, dass sie eben dann am Ende so sagt, ich lasse mir keine Karte wegnehmen. Kasua ist dann ja so im Japanischen, okay, sie hat die ganze Zeit mit irgendeinem fiesen Spitznamen angeredet, was ja im Japanischen ein bisschen unhöflich ist, wenn man den richtigen Namen eigentlich kennt und nicht mit der Person befreundet ist und dann, dass sie da am Ende richtig Kasua-san sagt, ist dann natürlich so ein bisschen, ja, sie ist jetzt freundlicher und das, ich finde, das kam in der deutschen Fassung irgendwie nicht so gut rüber, aber nee, naja, war auch nicht so. Also ich meine auch, im Japanischen hieß der Untertitel irgendwie, hat sie als kleines Blatt bezeichnet, so ein bisschen ja, unterwürfig. Hapa heißt Blatt. Weil Kasuha, das H, das Schriftzeichen, ist auch Blatt oder Wald. Und Hapa-chan dann so als Diminutiv. Ne? Ja, aber ja, und das war eben das Äquivalent für eben Blättermädchen im Deutschen. Von Hapachan, was ja okay war, aber ich finde, dieser Moment am Ende funktioniert im Deutschen nicht so wirklich. Was ein bisschen schade ist, weil das für Momijis Charakter im Film so ein bisschen ganz nett ist, dass sie sich am Ende dann mit Kasua quasi von wegen nicht mehr so arrogant, sondern in so einem freundlichen Wettkampf, weil sie gibt ja Heiji nicht auf. Das ist ja noch nicht so. Hatte auch mit was anderem gerechnet, wenn wir uns die Limousine am Ende angucken. In Dosen hinten dran. Ja. Aber schön, dass Heiji am Ende so ist. Wollen die beiden nochmal Karuta spielen? Das erinnert mich daran an den Fall aus dem Anime und Manga Furin Kazan, wo er zum ersten Mal Kansuke Yamato auftritt. Da sind Kasuo und Ranya auch hier so irgendwie, dass sie Liebesgeständnisse machen wollen. Dann schrecken sie doch zurück und sind so frustriert. Und dann guckt Heiji die ja auch an und sagt so zu Kon, meinst du irgendwie, die sind frustriert, weil sie hungrig sind? Und jetzt auch hier wieder, checkt er wirklich gar nicht, worum es geht und denkt, es geht um Karuta. Dass Heiji ein Liebestrottel ist, wird hier relativ gut eingefangen in diesem Film. Ja, schön, dass es nochmal aufgegriffen wird. Und ich würde sagen, das war es an dieser Stelle auch mit dem Audiokommentar. Unsere Meinung habt ihr schon im Abspann hören dürfen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Film, mit den Kommentaren. Und wünsche euch ja noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, zum nächsten Audiokommentar. Jo, macht's gut. Und wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr ja mal eine Partie Karuta irgendwie ausprobieren. Gibt bestimmt irgendwo in eurer Stadt auch einen Karuta-Verein. Gibt es nicht, aber sucht doch einfach mal nach. Ist ja vielleicht lustig und vielleicht gibt's ja einen. Ciao. Ja, macht's gut. Ich hatte viel Spaß heute hier mit euch und ich hoffe, ihr Zuhörer auch. Und ich hoffe, wir schauen uns den Film in Zukunft auch öfter noch an. unsere Kontaktmöglichkeiten: conninwiki.org, conninforum.org, conninnews.org, twitter.com/conninnews, facebook.com/conninnews, instagram.com/conninnews. Ihr könnt diesen Podcast hören auf YouTube, youtube.com/conninnews. Wir haben iTunes, Spotify, weitere Möglichkeiten, wo ihr diesen Podcast hören könnt. Ansonsten haben wir noch einen Discord-Server, conninnews.org/discord. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch von euch. Bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.